ist der 26. in diesem Monat. Also hebe ich am Automat das Geld vom Vormonat. Spielautomat frage gefühlt vor Ränge, hat verkackt, also setz ich mich an den Spielautomat. Wähle mögen Pock, also den der 1 auf 20 fahrt. Rot, schwarz, fragen welche Farbe wird es wohl sein. Ich hab alles in 3 Stunden verkackt, goodbye. Geh daheim, um für einen Moment allein zu sein. Gegen 15 Uhr ruft mein Bruder und komm vorbei. Er meinte, holt mich aus dem Teufelskreis. Ich sag, Bruder, mag dir keinen Kopf, komm nicht mehr in die Spiele rein. Ich belüge mich mittlerweile allein.